denn im grund ist sie noch immer eine so eifrige platonikerin als damahls da sie zu ägina mit dem kleinen unbeflügelten amor am busen von dir überrascht wurde